Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Für mehr Informationen zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie bitte LibriVox.org. Gelesen von Alex Foster, der in Nottingham wohnt. Und J.C. Guan, Montreal. Buch der Lieder von Heinrich Heine. Die Heimkehr 1823 bis 1824. Teil 2. Nummer 32. Gelesen von J.C. Guan. Hat sie sich denn nie geäußert über dein verliebtes Wesen? Konntest du in ihren Augen niemals Gegenliebe lesen? Konntest du in ihren Augen niemals bis zur Seele dringen? Und du bist ja sonst kein Esel, teurer Freund in solchen Dingen. Nummer 33, gelesen von J.C. Guan. Sie liebten sich beide, doch keiner wollt es dem anderen gestehen. Sie saßen sich anzufeindlich und wollten vor Liebe vergehen. Sie trennten sich endlich und sahen sich nur noch zuweilen im Traum. Sie waren längst gestorben und wüssten es selber kaum. Nummer 34, gelesen von J.C. Guan. Und als ich euch meine Schmerzen geklagt, da habt ihr gegähnt und nicht gesagt. Doch als ich sie zierlich in Verse gebracht, da habt ihr mir große Elogen gemacht. Nummer 35, gelesen von J.C. Guan. Ich rief dem Teufel, und er kam, und ich sah ihm mit Verwunderung an. Er ist nicht hässlich und ist nicht lahm. Er ist ein lieber, charmanter Mann. Ein Mann in seinen besten Jahren, verbindlich und höflich und welterfahren. Er ist ein gescheuter Diplomat und spricht recht schön über Kirch und Staat. Blass ist er etwas, doch ist es kein Wunder. Sanskrit und Hegel studiert er jetzunder. Sein Lieblingspoet ist noch immer Fouquet. Doch will er nicht mehr mit Kritik sich befassen. Die hat er jetzt gänzlich überlassen. Der teuren Großmutter Hekate, er lobte mein juristisches Streben, hat früher sich auch damit abgegeben. Er sagte, meine Freundschaft sei ihm nicht zu teuer und nickte dabei und frug, ob wir uns früher nicht schon einmal gesehen beim spanischen Gesandten. Und als ich recht besah sein Gesicht, fand ich in ihm einen alten Bekannten. Nummer 36, gelesen von J.C. Guan. Mensch, verspotte nicht den Teufel. Kürz ist ja die Lebensbahn, und die ewige Verdammnis ist kein blöser Pöbelwahn. Mensch, bezahle deine Schulden. Lang ist ja die Lebensbahn, und du musst noch manchmal bogen, wie du es so oft getan. Nummer 37, gelesen von J.C. Guan. Die heiligen drei Könige aus Morgenland, sie frögen in jedem Städtchen, wo geht der Weg nach Bethlehem, ihr lieben Büben und Mädchen? Die Jungen und Alten, sie wüssten es nicht. Die Könige zogen weiter. Sie folgten einem goldenen Stern, der leuchtete lieblich und heiter. Der Stern blieb stehen über Josefs Haus, da sind sie hineingegangen. Das Öschlein brüllte, das Kindlein schrie, die heiligen drei König sangen. Nummer 38, gelesen von J.C. Guan. Mein Kind, wir waren Kinder, zwei Kinder, klein und froh. wir kröchen ins Hühnerhäuschen, wir stecken uns unter das Stroh. Wir krähten wie die Hähner, und kamen Leute vorbei, Kikerekü, sie glaubten, es wäre Hahnengeschrei. Die Kirsten auf unserem Hofe, die tapezierten wir aus, und wohnten drin besammen und machten ein vornehmes Haus. Des Nachbars alte Katze kam öfters zum Besuch. Wir machten ihr Bückling und Knickse und Komplimente genug. Wir haben nach ihrem Befinden besorglich und freundlich gefragt. Wir haben seitdem dasselbe mancher alten Katze gesagt. Wir saßen auch oft und sprachen vernünftig wie alte Leut und klagten, wie alles besser gewesen zu unserer Zeit, wie lieb und treu und Glauben verschwunden aus der Welt und wie so teuer der Kaffee und wie so rar das Geld. Vorbei sind die Kinderspiele und alles rollt vorbei, das Geld und die Welt und die Zeiten und Glauben und Lieb und Treu. Nummer 39, gelesen von J.C. Guan. Das Herz ist mir bedrückt und sehnlich, gedenke ich der alten Zeit. Die Welt war damals noch so wöhnlich und ruhig lebten hin die Leut. Doch jetzt ist alle wie verschoben. Das ist ein Drängen, eine Not. Gestorben ist der Herrgott oben, und unten ist der Teufel tot. Und alles schaut so grämlich trüber, und kraus verwirrt, und morsch und kalt. Und wär nicht das bisschen lieber, so gäb es nirgends einen Halt. Nummer 40, gelesen von J.C. Guan. Wie der Mond sich leuchtend dringet durch dem dunkel Wolkenflor, also taucht aus dunklen Zeiten mir ein lichtes Bild hervor. Saßen all auf dem Verdecker, führen stolz hinab dein Rhein, und die sommergrünen Ufer glühn im Abendsonnenschein. Sinnend saß ich zu den Füßen einer Dame schön und hold. In ihr liebes, bleiches Antlitz spielt das rote Sonnengold. Läuten klangen, Büben sangen, wunderbare Fröhlichkeit, und der Himmel würde blauer und die Stille würde weit. Märchenhaft vorübergesogen, Berg und Bürgen, Wald und Au, und das alles sah ich glänzen in dem Aug der schönen Frau. Nummer 41, gelesen von J.C. Guan. Im Traum sah ich die Geliebte, ein banges, bekümmertes Weib, verwelkt und abgefallen, der sonst so blühende Leib. Ein Kind trug sie auf dem Arme, ein anderes führt sie an der Hand, und sichtbar ist Armut und Trübsal am Gang und Blick und Gewand. Sie schwankte über den Marktplatz, und da begegnet sie mir, und sieht mich an, und ruhig, und schmerlich sah ich zu ihr. Komm mit nach meinem Hause, denn du bist blass und krank. Ich will durch Fleisch und Arbeit dir schaffen Speis und Trank. Ich will auch pflegen und warten die Kinder, die bei dir sind, vor allem aber dich selber, du armes, unglückliches Kind. Ich will dir nie erzählen, dass ich dich geliebet hab, und wenn du stirbst, so will ich weinen auf deinem Grab. Nummer 42, gelesen von J.C. Guan. Teurer Freund, was soll es nützen, stets da alte Lied zu leiern? Willst du ewig brütend sitzen auf den alten Liebeseiern? Ach, das ist ein ewig Gattern. Aus dem Schalen kriechen Küchlein, und sie piepsen und sie flattern, und du sperrst sie in ein Büchlein. Nummer 43, gelesen von Jesse Guan. Werdet nur nicht ungeduldig, wenn von alten Leidensklängen manche noch vernehmlich tönen in den neuesten Gesängen. Wartet nur, es wird verhallen dieses Echo meiner Schmerzen, und ein neuer Liederfrühling sprießt aus dem geheilten Herzen. Nummer 44, gelesen von Jesse Guan. Nun ist es Zeit, dass ich mit Verstand mich aller Torheit entliege. Ich hab so lang als ein Komödiant mit dir gespielt, die Komödie. Die prächtigen Kulissen, sie waren bemalt im hochromantischen Stile. Mein Rittermantel hat goldig gestrahlt. Ich fühlte die feinsten Gefühle, und nun ich mir gar säuberlich des tollen Tanz entledge. Noch immer elend fühl ich mich, als spielt ich noch immer Komödie. Ach Gott, in Schmerz und unbewusst sprach ich, was ich gefühlet. Ich hab mit dem Tod in der eigenen Brust den sterbenden Fechter gespielet. Nummer 45, gelesen von Jesse Guan. Den König Viswamitra, den treibt's ohne Rast und Ruh. Er will durch Kampf und Büßung erwerben, was sich das Kuh. O König Viswamitra, o welch ein Orsch bist du, dass du so viel kämpfest und büßest, und alles für eine Kuh. Nummer 46, gelesen von Jesse Guan. Herz, mein Herz, sei nicht beklommen und ertrage dein Gesicht. Neuer Frühling gibt zurück, was der Winter dir genommen. Und wie viel ist dir geblieben, und wie schön ist noch die Welt. Und mein Herz, was dir gefällt, alles, alles darfst du lieben. Nummer 47. Du bist wie einer Blümer. Gelesen und auch gesungen von Alex Foster. Du bist wie einer Blümer, so hold und schön und rein. Ich schau dich an und Wehmut schleicht mir ins Herz hinein. Mir ist, als ob ich die Hände aufs Haupt dir legen sollt, betend, dass Gott dich erhalte so rein und schön und hold. Du bist wie eine Blume, so hold und schön und rein. Ich schau dich an und Wehmut schleicht mir ins Herz hinein. Mir ist, als ob ich die Hände aufs Haupt dir legen sollt, betend, dass Gott dich erhalte, so rein und schön und hold. Nummer 48. Kind, es wird ein Verderben, und ich geb mir selber Mühe, dass dein liebes Herz in Liebe nimmermehr für mich erglühe. Nur dass mir so leicht gelinget, will mich dennoch fast betrüben, und ich denke manchmal dennoch, möchtest du mich dennoch lieben? Nummer 49. Wenn ich auf dem Lager liege, in Nacht und Kissen gehüllt, so schwebt mir vor ein süßes, anmutig Liebesbild. Wenn mir der stille Schlummer geschlossen die Augen kaum, so schleicht das Bild sich leiser hinein in meinen Traum. Doch mit dem Traum des Morgens zerrinnt es nimmermehr, dann trag ich es im Herzen den ganzen Tag umher. Nummer 50. Mädchen mit dem roten Mündchen, mit dem Äuglein süß und klar. Du, mein liebes, kleines Mädchen, deiner denk ich immer da. Lang ist heut der Winterabend, und ich möchte bei dir sein, bei dir sitzen, mit dir schwatzen, im vertrauten Kämmerlein. An die Lippen wollt ich pressen deine kleine weiße Hand, und mit Tränen sie benetzen, deine kleine weiße Hand. Nummer 51. Mag da draußen Schnee sich türmen, mag es hageln, mag es stürmen, klirren mir ans Fenster schlagen, nimmer will ich mich beklagen, denn ich trage in der Brust Liebchens Bild und Frühlingslust. Nummer 52. Andere beten zur Madonna, andere auch zu Paul und Peter. Ich jedoch, ich will nur beten, nur zu dir, du schöne Sonne. Gib mir Küsse, gib mir Wonne, sei mir gütig, sei mir gnädig, schönste Sonne unter den Mädchen, schönstes Mädchen unter der Sonne. Nummer 53. Verriet mein blasses Angesicht dir nicht mein Liebeswehr? Und willst du, dass der stolze Mund das Bettelwort gestehe? O, dieser Mund ist viel zu stolz und kann nur küssen und scherzen. Er spreche vielleicht ein höhnisches Wort, während ich sterbe vor Schmerzen. Nummer 54. Teurer Freund, du bist verliebt, und dich quälen neue Schmerzen. Dunkler wird es dir im Kopf, heller wird es dir im Herzen. Teurer Freund, du bist verliebt, und du willst es nicht bekennen, und ich seh des Herzens Glut schon durch eine Weste brennen. Nummer 55. Ich wollte bei dir weilen und an deiner Seite ruhen. Du musstest von mir eilen, du hattest viel zu tun. Ich sagte, dass meine Seele dir gänzlich erben sei. Du lachtest aus voller Kehle und machtest nen Knicks dabei. Du hast noch mehr gesteigert mir meinen Liebesverdruß und hast mir sogar verweigert am Ende den Abschiedkuss. Glaub nicht, dass ich mich erschiebe, wie schlimm auch die Sachen stehen. Das alles, meine Süße, ist mir schon einmal geschehen. Nummer 56. Saphire sind die Augen dein, die lieblichen, die süßen. O, dreimal glücklich ist der Mann, denn sie mit Liebe grüßen. Dein Herz, es ist ein Diamant, der elde Lichter sprühet. O, dreimal glücklich ist der Mann, für den es Lieben glühet. Rubinen sind die Lippen dein, man kann ich schönere sehen. O, dreimal glücklich ist der Mann, dem sie die Liebe gestehen. O, kennt ich nur den glücklichen Mann, o, dass ich ihn nur fände, so recht allein im grünen Wald, sein Glück hätt bald ein Ende. Ende von Die Heimkehr 1823 bis 1824, Teil 2.